blues came in this morning. Die Sonne geht auf, die Sonne geht unter, die Sonne geht auf, weil ich hol mir einen runter, ein Sperma fliegt zum Himmel, gefriert dort im Schnee und fällt BWL-Studenten in die Cafés in den Tee. Rapper sagen, was sie sehen, trägt es in der Musik. Ich glaube, das, was sie sehen, ist dein Auto, das hab ich, nämlich nichts Interessantes. Du hältst mich für hart, ich halte mich an meinem Schwanz fest. Einzige Konstante ist mein Hass gegen Wackness. Ich bleibe hungrig, während mega verfettet, behebe ich ins Bett. Kommt von Manhattan, ist mein größtes Idol, denn er ist kein Mensch mehr wie Dr. Helmut Kohl. Du hörst gerne Soul und hast dein Bärchen am Kiel. Ich salutiere Joy Division und die 104 macht Sinn. Wenn du mich kennst, ist dein dunkles Geheimnis, das ich dir sehr gern verrate, wenn der Beat nicht gleich vorbei. Immer wenn du redest, muss ich an ihn denken. Den nebligen See, in dem ich dich ertränke. Lass es auf die Haut, genauso lagst du da. Ich lach dich aus, ha ha ha ha ha. Immer wenn du redest, muss ich daran denken. Wie ich dich kneble, kann mich kaum ablenken. Ich raste auf die Haus, du liegst nur da. Ich lach dich aus, ha ha ha ha ha. West-Berlin, exakt. In deinem Kopf läuft oft etwas ziemlich verkehrt. Du denkst, du bist die Bombe, doch ich ziehe mein Schwert. Nein, ich brauche kein Schild, falls du denkst, dass ich Angst hätte. Was bei dir fehlt, ist das, was ich Verstand nenne. Weil ich mich nicht anstelle, stehe ich nur vor dir. Formulier, dass du schwul bist und du kapitulierst. Glaube nicht, dass du kapierst, wie verkackt du wirklich bist. Ich lach mich wirklich, Bitch, weil du ein Krüppel bist. Alle kleinen Krümel frisst die Mani vor die Füße. Wird mein Rap eine Oase, du bist der, der in der Wüste stirbt. Du trocknest aus, ich knock dich aus, als wär ich Boxer. Du bist Lacher wie ein Trabant, doch mein Rap ist Boxer. Opfer, also komm klar, jeder will ein Stück vom Kuchen, als wäre heute Sonntag. Kein Kommentar, denn es scheint offenbar, bist du genauso behindert wie der Scheißvaterstaat. 4 Millionen arbeitslos, die Hälfte will ins Rap ist, weil niemand was im Kopf hat, weil keiner, dass es Dreck ist, Wack ist. Das warst du so für Hip-Hop, hätt ich pisse auf den Schrott und du kannst dich hinten anstellen. Immer wenn du redest, muss ich an ihn denken, den nebligen See, in dem ich dich ertränke. Lass bis auf die Haut, genauso lagst du da, ich lach dich aus, hahaha. Immer wenn du redest, muss ich daran denken, wie ich dich kneble und kann mich nicht ablenken. Ich raste auf die Haus, du liegst nur da, ich lach dich aus, hahaha.